Hörspielpool. Ein Podcast von Bayern 2. Hochverehrtes Publikum. Die Verfasser möchten Ihnen, dem gebildeten Publikum, das bei einem Beethoven-Thema feierliche Gesichter kriegt, vor Augen führen, wie sich der große Tonsetzer seinem Alltag stellte. Es ist wichtig für das Verständnis Beethovens zu wissen, dass er sein Leben lang der Wiener Aristokratie im Schoße saß, welche den Günstling nur so lange duldet, als er zur Kurzweil dient, ihn jedoch unbedingt fallen lässt, wenn er unbequem wird. Damals war das adlige Gebaren und Vornehmtun in Österreich ein chemischer Anteil der atmosphärischen Luft, dem sich kaum jemand entziehen mochte. Beethoven strebte immer ins Freie, wenn auch mit unterschiedlichem Erfolg. Gestatten Sie uns noch die Bemerkung, dass das Genie zwar ungezogen zu sein versteht, dass aber Ungezogenheit noch nicht für Genie zu nehmen ist, was man auch heutzutage oft verwechselt. Na, jetzt wird's arg. Rollover Beethoven. Eine Sitcom aus dem alten Wien in 9 Aufzügen. Anfang des 19. Jahrhunderts ist Wien die Metropole der Musikwelt. Die Wiener sind geradezu süchtig nach Kultur. So hat man es jedenfalls Ludwig erzählt. Meister, seid ihr zufrieden mit meinen Fortschritten? Für Wien reicht's. Jeden Donnerstag gibt Ludwig Erzherzog Rudolf von Österreich Klavierunterricht. Der Erzherzog ist der Bruder des Kaisers und der wichtigste Mäzen Ludwigs. Jedes Jahr überweist er ihm 1500 Golddukaten. Als Dankeschön nennt Ludwig ihn Rainer. Rainer nennt Ludwig Meister. Meister. Rainer. Meister, Wien ist nicht so schlimm, wie ihr immer behauptet. Es gibt hier viele Kunstkenner, die eure Musik zu schätzen wissen. Ihr meint die Kunstkenner, die aus den Konzertsälen ins Wirtshaus flüchten, weil ihnen Schnitzel und Wein besser schmecken als meine Symphonien? Wie sagt man so schön, erst kommt das Fressen, dann kommt der Choral. Wer sagt denn sowas? Na, ihr! Wenn man es genau nimmt, ist der Satz gar nicht so dumm, der ist sogar ziemlich gut. Um ehrlich zu sein, dieser Satz ist gar nicht von euch. Um ehrlich zu sein, finde ich ihn auch recht albern. Ihr gebt ja morgen ein Konzert für den Kaiser und seinen Hof. Ne? Ja, und? Aber wisst ihr denn schon, was ihr spielen werdet? Meine neue Klaviersonate. Ah. In der sprenge ich sämtliche formalen, harmonischen und sonstigen Grenzen der Sonate. Bam! Bam. Wie ihr vielleicht wisst, ist mein Bruder ein Freund der leichten Muse. So? Na, wie wär's mit einer hübschen Fantasie? Oder einem netten Liedl? Netten Liedl. Na, ihr werdet schon den rechten Ton anschlagen, nicht wahr? Das Konzert wird jedenfalls euren Ruf in unserer Stadt festigen. Ja, das befürchte ich auch, Rainer. Der Unterricht ist vorbei. Ludwig rennt die 112 Stufen zu seiner neuen Wohnung hoch. Er hat Hunger. Oben erwartet ihn mal wieder ein Groupie. Männlich. Meister. Franz Xaver Schnieder von Wartensee. Mein Beethoven. Ich weiß, wie ich heiße. Ich wünsch mir so mega, der Schnieder, von euch Kompositionsunterricht zu erhalten. Und ich nehme so megamäßig keine Schüler mehr an. Das weiß er. Aber Herr Beethoven, nur wegen Ihnen bin ich nach Wien gekommen. Pech. Verdori, könnten Sie nicht eine klitzekleine Ausnahme machen? Sind so gut. Bitte, nein. Wenn's nicht ausmacht. Bitte. Nein. Bitte. Ich habe nur noch einen. Hör er mir zu. Ich habe nur noch einen Schüler und selbst den werde ich nicht los. So gern ich auch möchte. Fahr wieder nach Hause, solange er noch kann. Wien ist wie alter Kaugummi. Ohne Farbe, ohne Geschmack, nur noch klebrig. Ist es denn woanders besser? In England. In England hat die Kultur einen hohen Stellenwert. In London weiß jeder Mensch etwas und weiß es gut. Aber der Wärmer, der weiß von Essen und Trinken zu sprechen und singt und klimpert Musik von wenig Bedeutung. Was ist jetzt? Bin ich angenommen? Nein! Der nächste Tag. Showtime. Ludwig betritt die kaiserlichen Hallen. Das zahlreiche Publikum sitzt im Halbkreis um den Flügel. Der Kaiser empfängt und bittet Ludwig freundlich, mit seinem Klaviervortrag die adlige Gesellschaft zu delektieren. No, so möge er heute ein bisschen spielen. Bitteschön. Danke, ich muss los. Kaiser Franz tobt. So gedemütigt wurde er zuletzt von Napoleon, als der ihm die Niederlande abluchste. Da hilft nur eins. Abschieben, abschieben! Ja. Dieser deutsche Lump soll nie wieder Habsburger Boden betreten. Spielt uns den August... Siehst du denn nicht, was Österreich ihm verdankt? Was meint er damit gleich wieder? Leute kommen von überall nach Wien, um ihn zu sehen. Die halbe Hotelbranche lebt von Beethoven. Ja. Und wenn er erst einmal tot ist... Beethoven-Büsten, Beethoven-Kugeln, Beethoven-Museum, Beethoven-Spaziergang, Beethoven-Podcasts. Podcasts! Irgendwie habe ich irgendwie das Gefühl, dass du mich übers Ohr hauen wirst. Ich bin dein Bruder. Eben darum. Egal, soll er doch in Wien bleiben. Und Ludwig? Der sitzt längst im Wirtshaus bei Schnitzel und Wein. Nach der ersten Flasche findet er Wien gar nicht mehr so schlimm. Nach der zweiten muss er über den blöden Tag ziemlich lachen. Nach der dritten ist ihm klar, er will hier nie wieder weg. In Wien werden in einem Jahr geschlachtet und verspeist 66.795 Ochsen, 2.133 Kühe, 75.092 Kälber, 47.000 Schafe, 120.000 Lämmer, 71.800 Schweine und die eine oder andere Pizza. Eine große Stadt hat einen großen Magen. Doch Ludwigs Herz schlägt in Paris. Denn Paris hat nicht nur einen großen Magen, sondern auch einen großen Revolutionär. Tipp: fängt mit N an und hört mit Apollyon auf. Herr Grillparzer ist hier. Ach, immer rein, Grillparzer, mein Freund und Versestecher. Störe ich auch nicht beim Komponieren? Nein, ich habe alles im Kopf. Ein Feldliner? Oh, Achterl in Ehren, warum nicht? Sag einmal, Ludwig, was macht denn die Musik zu meinem Gedicht Sehnsucht nach Liebe, was ich dir neulich gegeben habe? Das muss noch ein bisschen warten mit der Liebe. Jetzt mache ich gerade was, das muss das Größte werden, was es überhaupt gibt. Na sag, was kann es Größeres geben als ein Gedicht vom Grillparzer? Die Revolution. Die Franzosen haben es vorgemacht. Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit. Okay, wenn das der Kaiser oder dem Kaiser sein Bruder hört, dein Gönner. Die Adligen sind da alles Hunde. Ja, aber sie zahlen dich doch ganz ordentlich, die Adligen. Sie wollen, dass man arbeitet und bezahlen wie die Lumpen und nicht mal das Verabredete. Es geht hier lumpig und schmutzig zu. Es kann nicht Ärger sein. Der Kaiser wollte mich neulich sogar rausschmeißen. Von oben herab bis unten ist alles Lump. Revolution! Ein Brief ist gekommen. Ludwig reißt ungeduldig den Brief auf. Ein zarter Duft entweicht dem Kuvert. Ludwig lächelt versonnen. Ist er vom Napoleon persönlich? Nein. Lieber Ludwig, vielen Dank für das schön gewidmete Autograph eurer Klaviersonata. Was eure charmante Einladung zur Kutschfahrt betrifft, würde ich den morgigen Dienstag 11 Uhr vor Mittag vorschlagen. In Zuneigung, eure Marie Bigot. Natürlich. Fiaker fahren mit der Marie. Jeden Tag. Und was war gleich mit der Revolution? Die muss kurz warten. Wie geht nochmal dein Liebesgedicht, Grillparzer? Ah, ja. Alles Lieben, alles Scherzen in der fröhlichen Natur. Ja, ich weiß wieder. Dankeschön. Alles küsset, alles herzet auf den Höhen, in Wald und Flur. Ich allein nur soll dich meiden, holde Spenderin der Lust. Das ist charmant. Ich wusste gar nicht, dass ihr euch auf das leichte Metier genauso gut versteht wie auf die ernste Muse. Möchtet ihr nicht mit uns nach Paris kommen? Nichts lieber als das. Da könnte ich auch gleich Napoleon meine Aufwartung machen und ihm die revolutionäre Symphonie überreichen. Du wärst der erste Revolutionskomponist Frankreichs. Was sag ich? Der Welt. Freie Musik für freie Menschen. Freiheit der Kunst. Sag mal, und der Mann hat nichts dagegen? Du kommst mit als mein Klavierlehrer. Wann ist eigentlich unsere nächste Klavierstunde? Morgen. Aber erstmal muss die Eroica fertig werden. Schon an der Krönungshymne? Nein, das ist der Schluss meiner revolutionären Symphonie. Zugeeignet dem Revolutionsführer Bonaparte. Der, wo sich demnächst selber zum Kaiser krönen wird. Was? Ja, aber heute in der Kaiserlich-Königlichen zum Lesen. Scheißkerl! Ludwig bekommt einen Tobsuchtsanfall und schabt mit dem Federmesser Bonapartes Namen von der ersten Seite. Dabei schneidet er sich in den Daumen und richtet ein Blutbad an. Wie ich dir es gesagt habe, alle Revolutionen haben bisher eines bewiesen, nämlich, dass sich vieles ändern lässt. Bloß nicht die Menschen. Ich fahr trotzdem nach Paris mit der Marie. Hier versteht mich eh keiner. Am nächsten Tag steht Ludwig an der Postkutschenstation Wiener Neustadt und wartet auf Marie. Es ist 6 Uhr morgens und ziemlich kühl. Eine Gestalt nähert sich aus dem dichten Frühnebel. Beethoven. Woher kennt er mich? Bigot, mein Name. Hier haben Sie Ihr Autograph zurück. Der Klavierunterricht meiner Gattin bei Ihnen ist mit sofortiger Wirkung beendet. Was? Beendet? Aber sie war auf einem so guten Weg und wir Beethoven, haben... Beethoven, Sie sind ein Frauenheld, ein Umstürzler und ein Pleitegeier. Umstürzler? Ja, Frauenheld? Warum nicht? Pleitegeier mag sein, aber ein Trunkenbold. Trunkenbold? Hab ich nicht gesagt. Ja, bin ich aber auch. Mon Dieu. Darf ich denn trotzdem mit nach Paris? Sie bleiben schön hier. Aber ich habe doch schon meine Wohnung gekündigt. Da suchen Sie sich halt eine neue Wohnung, mein Gott. Das kann doch nicht so schwer sein. Nicht so schwer. Der Immobilienmarkt ist total überhitzt. Es gibt keine einzige freie Wohnung in Wien. Ich werde in einem kleinen Loch hausen müssen. Ich, der Musikkaiser. Sehen Sie, das nennt man Revolution. Ludwig findet dann doch eine bezahlbare Wohnung, und zwar in der Bel Air Etage, ganz oben im 4. Stock. Wegen des schlechten Feng Shui in Erdnähe nimmt er die Wohnung. Ludwig glaubt nämlich, dass verschmutzte Straßen, verwesende Tierkadaver und giftige Bodenausdünstungen chronische Krankheiten verursachen. Jetzt rennt er die 112 Stufen zu seiner Wohnung hinauf. Eine halbfertige Sonate ruft: Herr Beethoven! Und seine Haushälterin. Beethoven! Ludwig nennt sie liebevoll Frau Schnaps. Lass mal das liebevoll lieber weg. Herr Beethoven! Gib sie doch Ruhe. Ich weiß, wie ich heiße. Das Fräulein Wolfert, die hat 2 Mal geklingelt. Ich habe ihr gesagt, dass der Meister... Schon gut. Noch was von Belang? Ihre kaiserliche Hochheit, Erzherzog Rudolf, lassen fragen, wann endlich die nächste Klavierstunde ist. Ach, diese Schmeißhausfliege. Schreiben Sie ihm... Schon gestern machte die Witterung üble Wirkung auf mich. Ich bin daher leider verbunden, noch heute zu Hause zu bleiben und bedauere mich nur selbst von der Gnade, bei IKH sein zu können, heute mich ausgeschlossen sehen zu müssen. Punkt. Ihre kaiserliche Hoheit, treu gehorsamster Diener Beethoven. Und jetzt habe ich zu tun. Keinen vorlassen! Ich bin ein armer Musiker, der ohne seinen Abgott zu sehen keine Ruhe mehr findet. Bitte? Sie Fußlatscher wollen den Beethoven sprechen? Könnte jeder kommen. Einen schönen Gruß geht nicht. Aber, liebes Goldmadamchen, ich komme von weit her, aus Luzern. Was ist das denn für Lärm? So kann ich nicht arbeiten. Der Schweizer soll gehen. Oh, der Kaiser ist zu Hause. Haben Sie denn meine Partituren erhalten? Ich möchte bei Ihnen studieren, hochverehrter Meister. Geh er doch zum Heiden. Ich habe hier ein Lebenswerk zu vollenden. Kommen Sie später wieder. Aber warum? Einfach, um ihn zu ärgern. Aha. Ja. Ich habe doch gesagt, kein Vorlassen. Ich bekomme noch meinen Salär für die Woche. Geld ist keins da. Ich stehnem, der Erzherzog, die Fräuleins, dieser Schnieder und all die anderen, die hier jeden Tag aufkreuzen, würden töten, um von ihnen Unterricht zu erhalten. Und was machen sie? Schicken alle weg und verkriechen sich in ihre Zimmer. Ja, weil ich als Mensch wahrgenommen werden will. Und nicht nur als Promi. Den meisten ist doch egal, wer dieser Beethoven eigentlich ist. Beethoven könnte genauso gut mein verlotterter Bruder sein. Oder Sie? Ich? Beethoven? Na, warum nicht? Dann wäre wenigstens einmal Geld in Kasse. Aber was machen Sie? Dann will ich die Haushälterin endlich in Ruhe arbeiten. 10 Minuten später steht Ludwig in Kleid, Schürze und Haube am Herd und kocht Kaffee, während Frau Schnaps am Flügel sitzt und komponiert. Spoiler, diese Folge hat kein Happy End. Herr Beethoven, bekomme ich noch mein Salär für diese Woche? Raus, ich komponiere. Oh, Sie zertrampeln ja ganze Noten. Schon gut, noch was belangt. Nehmen ernst jetzt, Sie stehen auf dem Ergebnis von 4 Wochen Arbeit. Ich habe hier ein Lebenswerk zu vollbringen und Sie meckern. Frau Schnaps, ja, bitte. Das ist nicht mehr lustig. Finde ich schon. Putzen können Sie doch morgen. Ich putze nicht, ich bin Beethoven. Ich bin doch Beethoven. Nein, ich. Nein, ich. Ich bin... Na, ich bin Beethoven. Sehen Sie, gucken Sie mein Gesicht. Ich sage... Verehrter Meister. Psst. Wenn der Schnieder mich so sieht, dann bin ich das Gespött der Stadt. Gut, ich bin still, aber nur, wenn ich meine Lohn kriege. Plus eine Gehaltserhöhung von 100%. Herr von Beethoven. Sie sind unverschämt. Ich heiße ja auch Beethoven. Ich Hallo. Bin Beethoven. Ach, hätten Sie gerne. Ich bin Beethoven. Neue Beethoven. Ich bin Beethoven. Herr von Beethoven. Soll ich den Schweizer reinlassen? Nein, nein. Sie, Gott, Sie kriegen ja, was Sie wollen. Herr Beethoven. Schon gut. Ich weiß, wie ich heiße. Aha. Am nächsten Tag kündigt Ludwig der Haushälterin und seinem Vermieter auch. Sein Bruder Kaspar hilft ihm beim Umzug und zieht dann gleich mit ein in die neue Wohnung. Jetzt versucht er sich als Ludwigs Manager und Sekretär. Ich finde es toll, dass wir wieder zusammen wohnen. Hättest du das jemals gedacht? Mm-mm. Ach, Lorenz, der Jeck, ne, immer noch derselbe stinkige Bruder. Immerhin hat es der stinkige Bruder zu etwas gebracht, was man von dir nicht unbedingt sagen kann. Ich muss es auch zu gar nichts bringen, ich bin doch schon wer. Beethovens Bruder. Und als dein erfolgreicher Sekretär werde ich in die Geschichte eingehen. Du bist doch jetzt schon Legende in den Weinstuben der Stadt. Ich knüpfe eben Kontakte zu möglichen Auftraggebern. Und? Schon einen Auftrag an Land gezogen? Jawohl. Der Verleger Nägeli möchte das Streichquintett kaufen. Vertrag habe ich aufgesetzt. Und du musst nur noch hier unterschreiben. Was? Das Streichquintett haben wir doch schon an Breitkopf und Hertel verkauft. Ja, das muss doch keiner wissen. Kaspar! Wenn du das so weitertreibst, dann kannst du gleich wieder ausziehen. Und ich muss wieder Bratsche spielen, um Geld zu verdienen. Ich bin ein anständiger Künstler. Das unterschreibe ich nicht. Aber du willst doch irgendwann von deiner Musik leben. Stimmt. Und du? Ich lebe bereits von deiner Musik. Außerdem kam heute Morgen ein Brief aus England. Der König möchte eine neue Beethoven-Symphonie. Und er zahlt 200 Pfund. Was ist das umgerechnet? 100 Kilo. Nee, Quatsch. 200 Pfund sind ungefähr 150 Dukaten, beziehungsweise 120 Gulden, 90 Florentiner oder auch... Moment, das wird ja mal weniger. Ja, das wird es. Alle Noten, die ich mache, bringen mich nicht aus den Nöten. Willst du noch das Kleingedruckte lesen? Nee, bitte. Der endgültige Abgabetermin, das Format der Notenblätter, die Länge des Pressetextes, der Zeilenabstand... Ja, etc. Pepe, der ganze Kleinscheiß ist inzwischen wichtiger als die Kunst selbst. Alles schreiben Sie einem vor. Wahrscheinlich steht da auch, wie die Musik klingen soll. Wir hätten gerne eine leichte Symphonie für die ganze Familie. Ja, stimmt. Woher weißt du das? Es gibt kein richtiges Leben im Falschen. Komm, jetzt trinke mal erst mal eine. Und hätte noch immer gut gegangen. Wie sagte der selige Vater immer? Alkohol in Maßen genossen schadet auch in größeren Mengen nicht. Genau. Lass mal eine Nünne, solange man das noch könne. Stößchen. Da. Ich nehme keine Klavierschüler mehr. Grüß Gott, der Herr. Sie müssen der Ludwig sein. Aber bei einer Klavierschülerin wäre über eine Ausnahme nachzudenken. Das ist das Johanna. Wir sind verlobt. Was? Warum erfahre ich das denn jetzt erst? Das ist erfreut, treten Sie ein, gnädiges Fräulein. Reizend. Ich habe es mir ganz anders vorgestellt. Eher so durchgeistigt. Ach was? Nicht so viril. So animalisch. So freundlich. Charmant, lieber Bruder. Also. So, und jetzt entschuldigt mich bitte, ich muss kurz die Grenzen dessen überschreiten, was bis dato in der Klaviermusik für denkbar gehalten wird. Dafür brauche ich übrigens demnächst einen neuen Flügel, und zwar einen lauteren. Das muss rumsen, muss das! Bäm! Kaspar und Johanna heiraten. Drei Monate nach der Hochzeit erblickt ein kleiner Karl das Licht des Kaiserreichs. Fun Fact, irgendwie ähnelt er Ludwig. Und der hat einen Narren an dem Buben gefressen. Kaspar ist mittlerweile vom Sekretär zum Bereichsleiter aufgestiegen. Als erste Amtshandlung entlässt er die neue Haushälterin. Wer kocht nun? Ludwig natürlich. Wer räumt nicht auf? Raten Sie mal. Kaspar! Ludwig! Hast du Pizza geholt? Ich hab langsam Hunger. Wie sieht's denn hier aus? Oh, wie das riecht. Könntest du vielleicht mal diese leeren Flaschen wegbringen? Jetzt rate mal, wen ich auf der Straße getroffen hab. Deine unsterbliche Verlobte? Du Arsch. Nägeli war's. Er hat mich gefragt, warum wir ihm ein altes Streichquintett verkauft haben. Sag mal, hast du meine Unterschrift gefälscht? Ich hab mit Beethoven unterschrieben, das ist doch nicht falsch. Du bist ein Betrüger. Das sag doch ich dir. Glaubst du, ich merke nicht, wie du ständig um meine Frau rumschleichst? Also, und immer diese privaten Klavierstunden hinter verschlossener Tür? Also bitte. Komisch, dass man nie einen Ton hört. Niemand zu Hause. Entschuldigung. Oh nein. Franz Xaver Schneider von Wartensee. Es war offen und da dachte ich... Das Groupie. Komm einfach rein. Das ist gerade noch schlechter als sonst. Werter Meister, ich habe all meinen Mut zusammengefasst und Ihnen ein Sonett geschrieben. Oh. Es lösen freundlich sich der Herzensiegel... Wenn deiner Töne Strom den Busen schwellt, im Feenglanz das Leben sich erhält, auf deiner Schöpfung blumenreichem Hügel. Flasche. Wenn einem so viel Gutes widerfährt... Das ist schon ein Asbach... Ja, und jetzt raus hier. Alle beide. Raus! Nein. Dann schreibe ich keine einzige Note mehr. So hörst du mich? Menschheit! Das hat gesessen. Die Herren trollen sich. Schnieder feilt erstmal an seinem Sonett. Kaspar lässt sich länger nicht blicken. Und Ludwig, der nimmt ab jetzt seine Geschäfte selbst in die Hand. Schließlich hatte er einen guten Lehrmeister. Eine Sinfonie im Stil meiner zweiten Sinfonie. Gut, können Sie haben. Dann nehme ich doch einfach meine zweite. Tada! Aus D-Dur mache H-Moll. Piccolo-Flöte dazu. Und noch eine Eins davor. Fertig. Beethovens 12. Sinfonie. Gewidmet dem König von England. Und meinem lieben Bruder. Widmung kostet natürlich extra. Schon mal was von Teplitz gehört? Nein? Dann sind Sie womöglich im falschen Jahrhundert geboren. Im 19. Jahrhundert ist Bad Teplitz der Hotspot der europäischen Haute-Volée. Sie wissen schon, heiße Quellen und so. Hier treffen sich Gott und die Welt zum Baden. Als Ludwig Spitz kriegt, dass auch Goethe in Teplitz wellnessen geht, nimmt er die nächste Kutsche Richtung Böhmen. Und wenige Tage später stehen sich die beiden Schwergewichte gegenüber im Warmwasserbecken. Hallo. Hallo. Ibims, der Beethoven. Darf ich ganz kurz stören? Aber nur 5 Minuten, dann muss ich zur Fango. Ich bin so ein großer Fan von Ihnen. Fan Beethoven. Herr Goethe, ich möchte in meine innigste Verehrung und Bewunderung ausdrücken. Sie sind das kostbarste Kleinod unserer Nation. Und ich... Dürfte ich ein Autogramm bekommen? Natürlich, wenn Sie einen Gänsekiel haben. Okay, mal sehen. Ich durfte ja die Schauspielmusik für Ihren Egmont komponieren. Scharfe Schnitte. Dieses Stück atmet den Geist der Freiheit. Es ist so voller Hingabe und Empathie. Und Sie haben da so wundervolle Sätze reingeschrieben, wie zum Beispiel himmelhoch jauchzend, zum Tode betrübt. Glücklich allein ist die Seele, die liebt. Ja, das ist schon ziemlich genial. Herr Goethe, ich habe eine Vision, dass wir zwei, die bedeutendsten Größen der deutschen Kultur, ein gemeinsames Kunstwerk erschaffen. Ein Werk, das Dichtung und Tonkunst auf nie dagewesene Art und Weise vereint. Ich würde gerne hier den Grundstein für diese Schöpfung legen. Ja, es klingt ziemlich spannend. Doch, doch. Allein meine Tage hier sind ausgefüllt mit Salons bei hohen und höchsten Herrschaften. Man begegnet ja sonst kaum so vielen Adligen am selben Ort. Und so vielen aufdringlichen Verehrern. Wie hat Ihnen eigentlich meine Komposition für Ihren Egmont gefallen? Sie hatten mir nie geantwortet. Ihre Musik? Die war musikalisch. Musikalisch? Ja, Musik hat ja recht eigentlich eine dienende Funktion. Ach. Sie soll sich dem Text unterordnen, in gewissermaßen untermalen. Unterordnen? Ja, wissen Sie, am besten ist Musik, wenn sie als solche gar nicht wahrgenommen wird. Ein fantastischer Satz. Den habe ich wahrscheinlich selbst schon mal irgendwo geschrieben. Fun Fact: Während Ludwig sich mit Goethe abmüht, marschiert Napoleon gerade in Russland ein mit 500.000 Soldaten. Die könnte Beethoven jetzt auch gut gebrauchen im Kampf gegen Groß- und Staatsdichter Goethe. Waren Sie eigentlich auf der Buchmesse dieses Jahr? Ich komme ja kaum dazu, meine eigenen Sachen zu lesen. Die wären es immerhin wert. Ich lese ja gerade Frankenstein, ein großartiges Buch. Was wollen Sie mir damit sagen? Dass meine Bücher nicht großartig sind? Keinesfalls. Ich wollte lediglich... Was großartig ist, entscheidet die Nachwelt. Goethe wird man auch noch in 200 Jahren lesen. Müssen. Hä? Nee, nicht. Dieser Frankenstein ist ein Doktor, aber was für einer. Er sammelt Leichenteile zusammen und flickt daraus eine neue Kreatur. Und diese Kreatur... Erweckt er dann zum Leben. Woher wissen Sie das? Ach, das ist doch von mir. Faust, 2. Teil. Ups. Ja, und jetzt lassen Sie mich in Ruhe mit Ihrem Frankenstein. Ich dulde keine anderen Dichter neben mir. Frankenstein wurde von einer Frau geschrieben. Als ob. Rainer. Frau Rainer? Nie gehört von der. Nee, da drüben im Sprudelbecken. Das ist der Rainer, Klavierschüler von mir. Ach, der mit der hässlichen Unterlippe. Ja. Und die Lippe, oh, die hängt ja runter wie ein Putzlappen. Och nein, im Wasser, da schwimmen doch auch andere. Und die berühmte Habsburgerlippe. Bitte was? Sein offizieller Titel lautet Erzherzog Rudolf von Österreich. Fuck, fuck, fuck, der Bruder des Kaisers. Mhm. Oh, mit dem sind sie per Du. Das hätte ich ihn ja gar nicht... Mann, ich meine, das ist ja großartig. Warum sagen Sie das nicht gleich? Das ändert doch alles. Ludwig. Herr van Beethoven. Wäre es jetzt schäbig von mir, großes Interesse für unser gemeinsames Kunstprojekt zu bekunden? Mhm. Wir könnten uns diesem Frankenstein-Mythos widmen. Da steckt viel Potenzial drin. Künstliche Intelligenz, menschliche Hybris, Frauen. Erst die rechte, dann die linke. Beide machen Winke, Winke. Ich schwimme mal rüber zu Rainer, meinem Klavierschüler und Freund. Fun Fact: Die Therme wird übrigens nach dem Wochenende in Kurhaus Beethoven umbenannt werden. Wie kann man nur so ein Teufel sein? Das ist doch... Hier wäre ich wieder. Mit einer Schreibfeder. Ah, reizende Verehrerin. Wo soll ich mich verewigen? Auf Briefpapier? Aber oder gar auf ihren wundervollen... Wo ist denn jetzt der Beethoven? Ein Scheißtag für alle Beteiligten. Goethe wird abends in sein Tagebuch schreiben, heute baden gegangen. Und Napoleon, der besiegt die russische Armee und zieht mit viel Tamtam in der größten Stadt der Welt ein. Doch kaum sind sie drin, wird Moskau an allen Ecken und Enden von den Russen angezündet. Und der Wind trägt die Flammen schnell in sämtliche Quartiere der Stadt. Nach 3 Tagen liegt Moskau in Schutt und Asche. Und Ludwig? Naja, der braucht auch eine Abkühlung. Das tut gut. Ich bin's, Nanette. Nanette, wie nett. Um Gottes Willen, Ludwig, was ist denn hier passiert? Mir war so heiß, habe ich mir einen Eimer Wasser vom Kopf gekippt. Die Noten sind ja auch alle nass geworden. Die Noten? Ach, Ludwig. Die können eh weg, die Noten. Hockst du immer noch an deiner Oper? Die macht mich wahnsinnig. Warum muss jede Oper gleich verlaufen? Mann verliebt sich in eine Frau, Intrige, Schicksal, ein paar Folterknechte, am Schluss wird die Frau von ihrem Helden gerettet, heiraten und alle sind glücklich. Ja, lass doch die Folterknechte weg. Völlig ausgeschlossen. Keine Oper ohne Folter. Mensch, das ist aber auch ein Saustall hier. Wie soll man hier anständig arbeiten? Hm? Du könntest beispielsweise mal... In den Dingen der Welt lässt sich Ludwig von Nanette Streicher beraten. Nicht, weil sie sonst nichts zu tun hätte. Nanette ist Besitzerin der angesehensten Wiener Klavierfabrik. Haydn, Mozart und Clementi. Die schätzen ihre Instrumente und ihr Klavierspiel. Und zu all dem findet sie noch Zeit für ihre Kinder. Welcher Saustall. Dieses Kind ist eigentlich schon zu groß. Sag, hast du denn schon was gegessen heute? Ich hab mir eine Pizza bestellt. Hör mal, Louis, du solltest... Vielleicht mal heiraten. Ja, ich weiß. Aber so einfach ist das nicht mit der Liebe. Das Leben ist schließlich keine Oper. Man muss sich halt entscheiden, was man will. Was willst du im Leben, Ludwig? Musik machen. Warum? Wegen der Kunst. Ach, sei ehrlich. Weil die Leute meine Kunst gut finden sollen. Warum? Weil ich geliebt werden will. Na bitte. Können wir das Thema auf später verschieben, bitte, Nanette? Ich brauche nämlich dringend ein neues Klavier. Und ganz wichtig, laut muss es sein! Na, was ist das denn? Nee, ne? Herr Beethoven, das Wasser tropft wieder bei mir durch den Plafond. Der ganze österreichische Staat mit seinen Affen und Lakaien ist derart verkommen. Und er macht da keine Ausnahme. Ach, ich bin nur ein einfacher Hausbesitzer. Und ich bin nur ein einfacher Hirnbesitzer. Weiß er, was er ist? Ein rechter Feind der Kunst ist er. Es tropft durch den Plafond. Ja, ich weiß. Die Musik ist zu laut. Im Übrigen, ärzen Sie mich nicht. Siehst du, Nanette, das ist es, was ich meine. Da versucht man der Kunst zu ihrem Recht zu verhelfen. Ach, bis 3 Uhr nachts. Lass es gut sein, Louis. Vielleicht würden Sie noch mal ein Einsehen haben, Herr Hauswirt. Für den Schaden kann ich aufkommen. Man verzichtet auf das meiste, ruiniert seine Gesundheit und lässt sich nur von der Muse diktieren. Und dann kommt er und stellt sich dem göttlichen Funken in den Weg. Ach, göttlicher Funke, geherrscht. Muss es sein? Ludwig, nicht? Es muss sein. Hey! Oh nein! Aua! Ludwig wirft seinen Vermieter die Stiege hinunter. Herr Beethoven, ich kündige Ihnen mit sofortiger Wirkung zum Samstag. Oh, das passt. Ich wollte nämlich Freitag schon raus. Ich brauche seine Wohnung gar nicht. Gottesmörder! Ich wollte eher aufs Land ziehen. Har, har. Soll ich mitkommen beim Umzug? Ich bin doch kein Kind mehr. Ich gehe schon nicht verloren. Natürlich geht Ludwig verloren. Unterwegs fällt ihm urplötzlich eine neue Ouvertüre ein. Ihr geht er nach und dann sind auf einmal alle weg. Es ist schon Abend, als er staubbedeckt und schweißgebadet ein Kaff am Rande des Wienerwalds erreicht. Ich verhafte Sie wegen Landstrecherei. Ich bin's, Hohlkopf. Beethoven. Ah ja. Der Beethoven. Ja, ja, ja. Der Kaiser der Musik. Geht das nicht in deinen Hohlkopf rein? Und ich bin der Fürst Metternich. Nee, der bist du nicht, den kenne ich nämlich. Aber du kennst mich nicht, was dir keine Ehre macht. Jetzt lass mich raus, ich bin doch gerade am Umziehen. Wo ziehen wir denn hin? Nach Baden. Adresse. Na, ins Beethovenhaus natürlich. Lassen Sie Beethoven sofort frei. Nanette. Also so geht man doch nicht mit dem größten Tondichter Österreichs um. Ich muss schon sehr bitten. Nanette, was für ein Segen. Beim nächsten Mal weiß ich Bescheid. Na endlich. Sie müssen zugeben, Frau Strecher, der Mann schaut einem Sandler runtergerissen ähnlich. Außerdem hat er Beamte beleidigt. Und er ist verwirrt. Schönen Abend, ne Frau. Außerdem hat er Beamte beleidigt. Und er ist der Wirt. Fischabernause, er. Kommst du jetzt bitte? Wir gehen jetzt deine neue Wohnung einrichten. Nein, ich muss jetzt meine Oper fertig schreiben. Endlich habe ich eine Idee. Und zwar? Ein Mann sitzt im Gefängnis. Ja. Dann kommt eine Frau. Und rettet ihn. Eine Frau rettet ihn? Ja, und das Folterknechte kommen auch drin keiner. Vor. Die doch, müsste doch, sich doch. Zuerst verkleiden. Komm, ich muss das also aufschreiben. Nein, sonst ich hab's schon im Kopf. Keiner. Ich brauch Papier. Irgendwie kommt mir das bekannt vor. Das Leben ist eben doch eine Oper. Ach, was für ein Jahr. Ganz Österreich ist erschöpft vom letzten Krieg, der vom Rhein bis zur Donau und von Italien bis nach Ungarn gewütet hat. Fun Fact am Rande, die Briten waren dabei wieder mal keine große Hilfe. Stattdessen Plan B. Eine Tochter vom Kaiser Franz ist mit Napoleon vermählt worden. Das soll für Frieden sorgen. Und unser Musikkaiser Beethoven, der hat ebenfalls Großes vor. Er kocht einen Kalbsbraten für seine Freunde Franz Grillparzer und Ignaz Schuppanzig. Herzlich willkommen, ihr Lieben. Sie sollen als Erste von seinen neuen Plänen erfahren. Schön, dass ihr gekommen seid. Lasst uns anstoßen. Auf die Freundschaft. Ja. Du, Beethoven, in deiner Einladung stand etwas von neue Wege beschreiten. Und Kalbsbraten, bitte. Was meinst du nachher damit? Kommt jetzt dein Spätwerk? Ich wollte heute mit euch mal nicht über Musik reden, sondern über meine Gefühle. Was wäre jetzt das? Gefühle? Das klingt so nach 80er Jahre. Ignaz Schuppanzig meint die 1780er Jahre, denn damals erschien Die Leiden des jungen Werther von Goethe und Menschen fingen plötzlich an, öffentlich über ihre Gefühle zu reden. Bis heute haben sie nicht damit aufgehört. Ich bin unzufrieden mit meinem Leben als weißer männlicher Künstler. Musik, Frauen, Alkohol, das kann doch nicht alles gewesen sein. Da fällt mir einer ein. Sagt ein Mann zu seinem Freund, du, meine Frau ist weg, meine Arbeit ist weg, meine Wohnung ist weg. Was kann mir noch Schlimmes passieren? Keine Ahnung. Sagt der Freund, dass die Frau zurückkommt. Nur den kenne ich schon. Ja, und genau das meine ich. Der hätte seinen armen Freund doch auch einfach trösten können. Lise, ich find's komisch, wenn ein Mann seinen Arm um mich legt. Tu ihn weg, bitte, Beethoven. Entschuldigung. Ja, und jetzt red weiter. Warum endet jedes Gespräch über Frauen in einem Herrenwitz? Und warum reden wir ständig über Frauen, anstatt mit ihnen? Und warum brandelt's da so? Oh, Sonne Driss, der Braten! Fuck, der Braten. Ludwig rennt in die Küche. Zu spät. Der Braten ist verkohlt. Hat jemand die Nummer vom Pizzablitzer? Also wird die Männerrunde im Beisel zum Schwanen fortgesetzt. Also eine fische Bedienung ist dort. Ja. Jetzt fängst du schon wieder an, ist doch frauenfeindlich. Dort gibt es Pizza, frittiert, paniert und faschiert. Genau in dieser Reihenfolge. Also das ist eigentlich sehr frauenfreundlich, finde ich. Fisch wird man ja sagen dürfen. Fisch wird man noch sagen dürfen. Ach, ich kann nicht mehr. Beethoven, was ist eigentlich los mit dir? Die Pizza ist so fettig. Gemein doch nicht das Essen, sondern die Weiber. Du hast es doch immer am wütendsten von uns allen getrieben. Oh ja. Ja, die Brentano, die Brunswick, die Bigot. Mhm. Ja, und das war erst der Buchstabe B. Damit ist jetzt Schluss. Ich werde heiraten. Okay. Das ist ein Schmäh. Nein. Den Heiratsantrag habe ich letzte Woche abgeschickt. Schenze, bring mir noch ein Achterl und dann Obst. So läuft das in Wien. Wer heiraten will, muss einen schriftlichen Antrag stellen. Samt Taufurkunde und Pipapo. Fun Fact, selbst Napoleon ist da nicht drumherum gekommen. Gott erhalte Franz den Kaiser. Burschen, Prost. Prost. Meine Herren, sag mal, wollt ihr gar nicht wissen, wie sie heißt? Ja, demnächst wahrscheinlich Frau Beethoven. Sie heißt übrigens Therese. Na, lacht ihr nur. Ich freue mich auf die warme Geborgenheit einer Familie. Na ja. Auf Gespräche an langen Winterabenden, auf Pantoffeln und am Bett. Auf den Duft von Kalbsbraten. Kalbsbraten, herrlich. Ja, du hast schon recht, Beethoven. Ab einem gewissen Alter ist das Körperliche gar nicht mehr so wichtig. Ja. Darum geht's doch hier gar nicht, Grillparzahl. Geschaut zu mir, Burschen. Sag mal, doch mal ehrlich. Ab 40 ist Budern wie Ferien. Man macht es 2-3 Mal im Jahr, man freut sich eine Ewigkeit drauf. Und wenn es dann soweit ist, ist man froh, wenn es schnell wieder vorbei ist. Ja. Ihr seid so peinlich. Ja, den Witz hat mir ein Freund erzählt. Der hat übrigens eine Tochter, die ist knusprige 18 und bildhübsch. Hört, hört. Geht er schon wieder raus. Leider hat sie sich unsterblich verliebt in den Klavierlehrer. Naja, der weiß halt, welche Tasten man drücken muss. Ja, und wo das Pedal ist. Ja. Was meint der Vater dazu? Na, dem gefällt das gar nicht. Jetzt wollen die beiden auch noch heiraten. Dabei ist der Bräutigam mehr als doppelt so alt wie das Dirndl. Das ist doch grausig. Außerdem ist der Typ völlig weltfremd. Aha. Und warum? Ja, der sitzt den ganzen Tag in seiner Wohnung und komponiert vor sich hin. Ist das so schlimm? Naja, so einer ist doch lebensuntauglich. Mit dem kannst du doch nie eine Familie gründen. Na dann, ist es wohl besser, wenn er allein in seiner Musikwelt bleibt. Ja, hey. Ganz genau. Freunde, ich geh jetzt. Geh erst, Beethoven. War doch gerade so leiwand. Jetzt gehen wir noch zu den Madeln. Heute ist doch quasi Polterabend. Da muss man noch mal richtig die Sau ausdrehen. Nichts muss. Der Polterabend wird verschoben. Okay, Beethoven, du fatisierst. Die Zeche bezahle ich, adieu. Und grüß mir den Herrn Malfatti. Hm? Schau mal, der kennt ja meinen Freund mit der knusprigen Tochter. Na, dann kennt er bestimmt auch den gespinnerten Klavierlehrer. Ich hoffe, unser Beethoven wird nicht auch so ein Gespinnerter. Okay, das war arg. Naja, wo ist... Gelbatzer. Ja. Dieser so fische, dieser Gusterkatzer. Du redest jetzt von der Malfatti? Ja, Freiheit Gusterkatzer. Ja, ich hab's auch schon gesehen. Fun Fact, Ludwig hatte seiner Angebeteten extra ein Liebeslied geschrieben. Für Therese. Aus der Hochzeit wird aber nichts. Und aus Therese wird später Elise. Es ist mal wieder Samstag. Ludwig steht in seinem Badezimmer und rasiert sich. Autsch! Ah, wie ich das hasse. Mein Gott, das ist ein Massaker. Wo ist das verdammte Löschpapier? Jetzt geh halt einmal zur Tür. Hast du es mit den Ohren, Ludwig? Ein Verehrer wartet draußen. Es sind viele Stufen zu Ihnen herauf. Maestro di Beethoven. Es ist der 30-jährige Gioacchino Rossini. Ein wahrer Gradus ad Parnassum. Kennen wir uns? Noch nicht, aber Sie kennen bestimmt mein Meisterwerk, den Barbier. Ach, der Barbier ist da. Hier ist gerade ein kleines Malheur beim Rasieren passiert. Nein, ich meine die Oper. Jetzt kommen Sie da erst mal rein, über Ihren Opa reden ein andermal. Vielleicht hört Ludwig zu dem Zeitpunkt tatsächlich schon etwas schlechter. Ja. Hier ist das Rasiermesser. Legen Sie los, junger Mann. Vorsicht. Aber keine Widerrede, sonst werfe ich Sie raus. Gut, dann fange ich hier mal an. Mhm. Vorsicht. Ohrläppchen einziehen. Dann rüber. Um den Mund lasse ich etwas stehen. Das kaschiert Ihr unvorteilhaftes Kinn. Moment, der Bart schaut ja aus wie eine Klobrille. Wir bevorzugen den Ausdruck Henri IV. Ein königlicher Bart ist gerade voll in Mode bei den Italienern. Italien? Ich bin doch nicht Rossini. Nein, weil ich bin Rossini. Was? Aber... Warum sagen Sie das denn nicht gleich? Ihren Barbier von Sevilla habe ich mit Vergnügen gelesen, Signore Rossini. Eine vorzügliche Oper, süffig, spritzig. Mille grazie, Maestro di Beethoven. Das ist sehr schmeichelhaft aus dem Mund des größten lebenden Komponisten. Rossini kennt von Beethoven eigentlich nichts anderes als die Eroica und auch die erst seit kurzem. Aber die hat ihn mega beeindruckt. Das Kompliment ist mir sehr leicht gefallen. Sie sind ein begabter Theatermaler. Danke. Ja, das hat noch keiner zu mir gesagt. Italiener sollten ausschließlich komische Opern schreiben. Ich habe auch ernste Opern komponiert. Moses in Ägypten zum Beispiel. Ach, so eine Tinne. Für das ernste Fach fehlt es euch an der notwendigen Tiefe. Wie lange haben Sie denn am Barbier von Sevilla gearbeitet, Rossini? 14 Tage. Normalerweise brauche ich so 3-4 Wochen. Und Sie an der Eroica? So 1-2 Jahre. Ah, ja. Normalerweise brauche ich 3 oder 4 Jahre. Jahre. Wenigstens haben Sie Ihren ausgezeichneten Manager, einen Theaterbluthund, wie sie nur Italien zeugt. Seit er auch noch das hiesige Theater übernommen hat, wird meine Oper in Wien überhaupt nicht mehr gespielt. Oh, scusi. Letztlich ist alles eine Frage des Managements. Sie haben das völlig richtig gemacht, Rossini. Aha. Und was ist jetzt mit meinen Noten? Achso, ja, geben Sie schon her. Oh, Sie haben die Ouvertüre weggelassen. Mhm. Interessant. In atemberaubender Geschwindigkeit überfliegt Ludwig die Partitur. Derweil mustert Rossini verstohlen die heruntergekommene Wohnung. Dreckwäsche, Bücher, halbgeleerte Weinflaschen und Noten türmen sich auf dem Fußboden. Rossini selbst wohnt mit seiner schicken Freundin in einer Riesenvilla in Bologna. Beethovens prekäre Umstände entsetzen ihn. Gefällt es Ihnen? Diese Stelle hier. Ach, die riecht sehr gut. Ein Hauch von? Trüffel. Trüffel. Mhm. Der Mozart unter den Pilzen. Je mehr man von ihnen genießt, desto mehr Reize entdeckt man. Aber was sagt das über meine Musik aus? Ja, Moment, das weiß ich gleich. Ich könnte Ihnen bei Gelegenheit meine Salatsauce mit Trüffeln zubereiten. Provenceöl, englischer Senf, französischer Weinessig und ein... Also ich bevorzuge einen ordentlichen Kalbsbraten. Aber hier in Wien lässt man mich ja lieber verhungern. Ludwig zieht es vor, über die Pension zu schweigen, die ihm sein Klavierschüler Rainer jährlich zahlt. Ein seriöses Soufflé. Insgesamt wohlschmeckend, aber nicht sonderlich gehaltvoll. Ich bleibe dabei. Opera buffa, das ist Ihr Ding. Oder vielleicht sollten Sie sich lieber ganz aufs Kochen verlegen. Hier in Wien zum Beispiel fehlt eine anständige Pizzeria. Oh, da fällt mir ein, ich bin gleich zum Mittagessen verabredet. Der ersehnte Weihekuss des Meisters hat sich in eine Art Pferdekuss verwandelt. Ludwig legt einen Arm um Rossini und komplimentiert ihn hinaus. Danke. Ich wünsche Ihnen nur das Beste. Ja, Sie mich auch, mein Bester. Und wissen Sie was? Schreiben Sie noch viele Barbiere. Einige Stunden später ist Rossini zu einem Gala-Diner bei Metternich eingeladen. Alle großkopferten Wiens geben sich ein Stelldichein. Darunter auch Klavierschüler Rainer, vulgo Erzherzog Rudolf. Eccellenza. Beethoven lebt in kleinsten Verhältnissen, in einem Verschlag, 4. Etage, mörderische Treppen. Finden Sie nicht, dass er vielleicht ein eigenes Haus verdient hätte? Da haben Sie vollkommen recht. Haben Sie nicht eine dicke Villa in Italien? Wissen Sie, der gute alte Beethoven gehört nach Wien wie der Stephansdom. Die halbe Hotelbranche lebt von Beethoven. Na kommen Sie doch auch nach Wien, Signore Rossini. Ha, hier gibt es nicht mal eine ordentliche Pizzeria. Stimmt leider. Außerdem geht es Beethoven nicht so schlecht, wie er tut. Er hat sogar Aktien. Ich persönlich würde ja die Finger von sowas lassen. Letztlich ist alles eine Frage des Managements. Das müsste mal jemand dem Meister sagen. Er würde es nicht verstehen. Aber warum? Weil er schon halb taub ist. Cinci. So schön ruhig ist es hier. Fast wie auf dem Friedhof. Na, vielleicht, weil es ein Friedhof ist. Zentralfriedhof. Ui, weißt du, ich bin schon wieder umgezogen. Du bist unsterblich geworden. Aber am Ende ging's ganz schnell. Eine Bleivergiftung hat dich niedergestreckt. Und wer bist du? Ein Engel? Ich bin hier zuständig für die Qualitätskontrolle. Und ich würde gerne noch ein Abschlussgespräch mit dir führen. Ach, dieser Drang, alles besprechen und bewerten zu müssen, ist unerträglich. Fangen wir an mit deinem Beruf. Ich hätte Maler werden sollen. So viel steht fest. Da hätte ich die Welt nach Lust und Laune anschmieren können. Als Musiker wäre ich dabei verhungert. Okay, bitte übertreib nicht schon wieder so. Du bist nicht verhungert. Ganz im Gegenteil. Dein väterlicher Freund und Gönner Rainer hat es vorhergesagt. Beethoven ist jetzt schon eine Attraktion. Wenn er erst einmal tot ist. Beethoven-Büsten, Beethoven-Kugeln, Beethoven-Museum, Beethoven-Podcasts. Wenn ich erstmal tot bin, bin ich natürlich Wiener. Klar, lachhaft. Auf einer Skala zwischen 1 und 10, wie würdest du deine Zeit in Wien einschätzen? Puh, also ich bin mir damals manchmal schon sehr viel am Platz vorgekommen. Dieses adlige Geschmeiß duldet ein Günstling noch nur so lange, bis er unbequem wird, also 2 bis 3. Na, aber die Leibrente war doch ein feiner Zug vom Rainer, findest du nicht? Es geht hier schließlich um die Freiheit der Kunst. Was sind da ein paar elende Dukaten? Es ist die gottverdammte Pflicht und Schuldigkeit der Adligen, dafür zu sorgen, dass die Musik in die Welt kommt. Auf die Gefahr hin, mich zu wiederholen. Der Wiener weiß halt nur von Essen und Trinken zu sprechen. Jetzt sei mal ehrlich, Ludwig. Wo anders auf der Welt hättest du so ausgiebig deinen Marotten frönen können? Keine Ahnung. Saarbrücken? Kempten? Im Aargau? Okay. Das ging nur in Wien. Komponieren ohne Hose, ein Wasserschaden nach dem anderen, 47 Mal umziehen und jeden beleidigen, der nicht bei 3 am Baum ist. Dazu noch der stupende Klavierverbrauch. Ich habe halt meine kräftige Linke. Sogar die gutmütige Nanette hat dich nur den Klavierwürger genannt. Ach, Nanette. Ihre Klaviere waren eine Klasse für sich, nur leider zu leise. Das muss rumsen, bam! So viel Exzentrik wäre sogar den Engländern zu viel geworden. Stichwort Karriereplanung. Die Briten sind genauso eine Enttäuschung wie die Österreicher oder die Franzosen. Und damit meine ich nicht nur den Krieg. Die haben mir Geld geboten, damit ich meine Anfängersymphonie imitiere. Hallo? Oh, immerhin 1.000 Pfund. Ein Beethoven ist nicht käuflich. Dafür verdienen sich heute andere mit deiner Musik eine goldene Nasenscheidewand. Karajan hat deine 9. zur Europa-Hymne gekürzt und die Tantiemen eingestrichen. Karajan ist tot, Beethoven lebt. Das kommt auf den Standpunkt an. Wie findest du das? Die Ode an die Freude musste als Hymne für Diktatoren, Unrechtsstaaten und Folterregimes herhalten. Hitler hat sich zum Helden der Eroica erklärt. Tja, leider haben auch böse Menschen Lieder. Notfalls klauen sie bei den Guten. Da fällt mir ein, wer verdient eigentlich jetzt an meinen Werken? iTunes und Spotify. Diese beiden Ganoven gehören hinter Schloss und Riegel. Und ein gewisser Kurt Eisner, der hat dich für die Sache der Sozialisten reklamiert. Er sagte, in dem gewaltigen Klassenkampf des Proletariats glüht der Götterfunken der Freude, der aus der Gesellschaft des Elends und des Zufalls zu dem Kunstwerk der neuen Gesellschaft leuchtet. Mhm, das gefällt mir. Der hat was verstanden. Alle Revolutionen haben bisher eines bewiesen, nämlich, dass sich vieles ändern lässt. Bloß nicht die Menschen. Grillparzer. Alter Freund, ein unverbesserlicher Monarchist und Beamter. Was hat der in meinem Abschlussgespräch zu suchen? Na, wir sind halt schon beim letzten Punkt angelangt. Teamfähigkeit. Ui. Ich sehnte mich immer nach dem Alleinsein. Aber wenn ich allein war, war ich der unglücklichste Mensch. Das hast du jetzt schön gesagt. Ist ein Zitat. Ich habe ja auch gern geklaut. Aber eben so, dass es keiner merkt. Ach, Ludwig. Du fällst wirklich durch alle Raster. Du bist ein globales Ereignis, ein Draht zur Ewigkeit, ein Avatar, eine eigene Galaxie. Ich lass das jetzt mit diesem Bewertungsbogen. Schaut sich eh keiner an. Heißt das, wir sind fertig? Dann gehe ich Klavier spielen. Schön. Mit Ö. Servus. Jetzt trinken wir noch eine Flasche Wein. Hol oder roh. Es muss ja nicht das Letzte sein. Hol oder roh. Und ist der Gar, gibt's kein Genieren. Hol oder roh. Da müssen wir's noch mal repetieren. Noch mal repetieren. Hallo. Roll Over Beethoven. Eine Sitcom aus dem alten Wien in 9 Aufzügen. Von Johannes Meyer und Ulrich Passange. Mit Christoph Maria Herbst als Ludwig, Sandra Kreisler als Erzählerin, Aniko Donat als Frau Schnaps, Jürg Kienberger als Schnieder, Helmut Berger als Erzherzog Rudolf, genannt Rainer, Gottfried Breitfuß als Kaiser Franz und Schupanzig, Mona Petri als Marie Bigot und Johanna von Beethoven, Martin Ostermeier als Grillparzer, Stefan Merki als Goethe und Vermieter, Barbara Falter als Kaspar van Beethoven, Raphael Klammer als Rossini und Monsieur Bigot, Barbara Horvath als Nanette Streicher. Hammerklavier, Christian Ludwig Meyer, Tontechnik, Basil Kneubühler und Helge Schwarz, Regie, Ulrich Passange und Johannes Meyer. Eine Produktion des Schweizer Radio und Fernsehen mit dem Bayerischen Rundfunk. Dramaturgie, Wolfram Höll und Katja Huber.